Langsam peitscht der Regen durch die Straßen, sind beide nass bis auf die Haut. Halte dein Gesicht in meinen Händen, hab bis zuletzt an uns geglaubt. Und dann dreh dich bitte nicht mehr um. Geh deinen Weg.